Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Shishi. Ja, hallo? Konzert ist abgesagt. Du hast mich getäuscht. Die Band Polygons und Underkrautzone wollen wir ja absolut nicht haben. Punkt 2 ist, die Location hat nicht abgesagt wegen irgendeinem scheiß Karnevalsverein, sondern genau deswegen. Und Punkt 3, ich hab dir vertraut und das war absoluter Schwachsinn. So, wir haben jetzt einen negativen Artikel in der Zeitung und einen negativen Artikel im MDR. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Diesen Image-Schaden kannst du nicht wieder gut machen. Ich hab dir ehrlich gesagt richtig vertraut, aber du hast es ausgenutzt. Vielen Dank. Konzert ist gestrichen. Ich will keinen von euch hier sehen.